Gleichförmig brummt ein Generator vor der offenen Garage. Darin stehen ein paar Regale mit Konservendosen und Saftflaschen. Mehl und Reissäcke liegen auf dem Betonboden. Hassan Atiye, der Besitzer, sitzt mit seinem Freund Abdallah vor dem Shop. Gegenüber steht ein Esel und schlackert mit den Ohren. Sonst bewegt sich nicht viel in Kneise, einem kleinen libanesischen Dorf, umgeben von kargen, flachen Feldern, direkt an der syrischen Grenze. Abdallah? Es gibt hier gar nichts. Ein paar Leute besitzen Kühe oder Schafe. Die, die sich einen Traktor leisten können, arbeiten auf dem Feld. Sonst gibt es hier nichts. Kneise im nordlibanesischen Wadi Khaled liegt am Ende eines holprigen Weges, dessen Schlaglöcher knietief sind. Es ist eine Ansammlung ärmlicher Behausungen, teils aus Lehmziegeln, teils aus schwarzen Basaltsteinen gebaut. Die libanesische Regierung kümmere sich um nichts, klagt Abdallah. Sie haben den Zustand der Straßen gesehen. Wir haben keinen Strom, nichts. Es gibt keinen Staat hier. Die treiben nur Steuern ein. Wenn überhaupt. Denn die meisten Bewohner der 18 Dörfer im Wadi Khaled leben von der Illegalität, vom Schmuggel über die grüne Grenze. Aber auch wenn die Leute etwas für sich persönlich benötigen, überqueren sie einfach den Kabirfluss nach Syrien, sagt Hassan, der Ladenbesitzer. Wenn ich morgens nicht drüber gehe, dann gehe ich abends. Wir können nicht einen Moment ohne die Syrer leben. Alles, was wir hier haben, kommt aus Syrien. Viele Kinder der rund 30.000 Einwohner im Wadi Khaled gehen in Syrien zur Schule, weil es dort billiger ist. Ein libanesischer Grenzbeamter am offiziellen Übergang Arida, rund 80 Kilometer westlich. Er sitzt in einem schmucklosen Raum, in dem die Schritte der Besucher widerhallen hinter einer Glasscheibe und setzt Ein- oder Ausreisestempel in die vorgelegten Pässe. Sehr groß ist der Andrang nicht, obwohl draußen vor der Grenze Dutzende von Lastwagen in einer 2 Kilometer langen Schlange auf die Ausreise nach Syrien warten. Die Abfertigung ist zäh. Denn jeder Laster wird an 3 verschiedenen Stellen kontrolliert. Beim Zoll, beim Geheimdienst sowie bei den internen Sicherheitsdiensten. Von einer effizienten Grenzkontrolle in einer Hand keine Spur. Die Rechte weiß nicht, was die Linke tut. Überhaupt stellt die 2. UN-Mission zur Überprüfung von Fortschritten bei der Kontrolle der syrisch-libanesischen Grenze im Herbst 2008 Beirut schlechte Noten aus. Es gibt vereinzelt winzige Fortschritte, die aber keine durchgreifende Wirkung auf die allgemeine Grenzsicherheit haben. Die libanesische Grenze zu Syrien ist heute ebenso durchlässig, wie sie es noch vor einem Jahr war. Im Dezember 2007 nahm im Norden des Landes ein Grenzprojekt seinen Anfang, das von Deutschland geführt und von anderen EU-Staaten sowie den USA unterstützt wurde. Sein Ziel, die Libanesen an eine effiziente Sicherung der 375 Kilometer langen Grenze zu Syrien heranzuführen. Dies war Neuland für Beirut. Vor dem Abzug der Syrer im April 2005 gab es zwischen den beiden Staaten, die ihre Grenze noch nicht einmal vollständig demarkiert haben, keine ernstzunehmenden Kontrollen. Doch die Grenzüberwachung sei weniger ein technisches, sondern vor allem ein kulturelles Problem, meint Osama Safa vom Lebanese Center for Policy Studies. There are no borders for that part of the world. Es gibt keine Grenzen. Für diesen Teil der Welt existieren keine Nationalstaaten. Eine syrische Familie arbeitet im Libanon, sie kommt jeden Tag zu Fuß rüber und umgekehrt. Die Libanesen kaufen Gas in Syrien. Es gibt Tauschhandel. Das heißt, Grenzkontrolle ist ein Witz. Es sei denn, es würde eine richtig hohe Mauer gebaut. Nach dem Libanon-Krieg von 2006 forderte die UNO-Resolution 1701 von Beirut eine effektive Kontrolle der Grenzen, insbesondere eine Unterbindung des Waffenschmuggels an die Hisbollah. Auf dem Weg dorthin sollte das Grenzprojekt Common Border Force helfen, in das Deutschland bisher rund 20 Millionen Euro investiert hat. Doch westliche Diplomaten meinen, es habe bisher viel zu wenig erreicht. So wenig, dass sich die Briten, die USA und auch die EU ausgeklinkt haben. Safa? Sie haben es immerhin geschafft, dass die 4 für die Grenze zuständigen Sicherheitsagenturen erstmalig zusammengearbeitet haben. Das war ein Aha-Erlebnis. Doch das Misstrauen zwischen der libanesischen Armee, dem Zoll, der internen Sicherheit und dem Geheimdienst bleibt. Das ist politisch und im Konfessionalismus des Landes begründet, denn jede dieser Institutionen wird von einer anderen Konfession dominiert. Dies sowie die politische Spaltung des Libanon in ein antisyrisches Lager und eines, das von Damaskus und Teheran unterstützt wird, führt nach Ansicht westlicher Diplomaten dazu, dass der politische Wille zur Grenzsicherung und zur Unterbindung des Waffenschmuggels fehlt. Der libanesische Informationsminister Tariq Mitri sieht das anders. Unsere Beurteilung des Grenzprojektes ist sehr positiv. Ich glaube, wir bewegen uns, wenn auch langsam. Aber das liegt an unseren beschränkten personellen, technischen und wirtschaftlichen Ressourcen. Beirut will das Grenzprojekt nun um weitere 100 Kilometer Richtung Südosten ausdehnen. Das wird derzeit von Deutschland und Dänemark unterstützt, obwohl man eigentlich vorab ein libanesisches Strategiepapier zur Grenzsicherung nebst einem Umsetzungsplan gefordert hatte. Beides gibt es bis heute nicht. Doch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel stehe beim libanesischen Premier Fuad Ciniora persönlich im Wort. Drum mache man eben weiter, heißt es aus Diplomatenkreisen. Mohammed al-Hadji zeigt auf einen Erdwall hinter seiner Steinbruchfabrik. Dort, wo ein vielbefahrener Schotterweg hinunter zum Kabirfluss führt. Auf der syrischen Seite windet sich der Weg einen kleinen Berg hinauf. Dann verliert er sich am Horizont. Eine von vielen Schmuggelrouten. Die libanesische Armee hat den Übergang geschlossen. Aber die Leute hier haben ihn wieder geöffnet. Geschmuggelt werden Zement, Viehfutter, Gerste, alles Mögliche. Aber keine Waffen, betont Mohammed. Terroristen würden wir aufhalten. Auch den Waffenschmuggel erlauben wir hier nicht. Das ist unmöglich. Die Hauptrouten für den Waffenschmuggel liegen weiter im Süden. Doch auch hier im Norden verdienen ein paar Leute richtig viel Geld. Anders sind die vereinzelten Villen, die wie Festungen gesichert sind, kaum zu erklären.